Heute Nacht steht auf unserem Programm ein Science-Fiction-Hörspiel. Zwei Astronauten auf dem Testflug von der Erde weg ins All. Und was müssen sie im schwerlosen Raum erfahren? Die Erde sei vernichtet und an ihnen läge es, die Menschheit zu erhalten. Das sieht ganz danach aus, dass eine Geschlechtsumwandlung notwendig wäre. Nun also Countdown, ein Science-Fiction-Hörspiel von Günther Kunert. Watch a falling star and put it in your pocket. Now let it fade away. Achtung! Alle Systeme startklar. Wie sieht's bei euch aus? Alles klar? Alles klar. Unseretwegen kann's losgehen. Wir schnallen uns jetzt an, Roger. Roger. Bei Eintritt in den Orbit bitte sofort mit dem Bordtagebuch beginnen. Auswertung des Bordtagebuches ist wesentlich für die Entwicklung der Raummedizin. Also seid nicht zu faul da oben, verstanden? Roger, Roger. Achtung, Raumfähre, Countdown läuft. Macht's gut, Jungs. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viel Glück. 1, 0. Stärker 7G. Rapide. Als wenn der Arsch aus Blei ist. Startverlauf normal. Gut abgehoben. Alles okay bei euch? Walter hat einen Arsch aus Blei. Roger. Besser als Schokoladeneis. Gebt mal Höhenangabe. 60 Kilometer und steigend. Roger. Verlauf des Fluges normal. Nochmal eine Höhenangabe. Roger. 93 und steigend. Roger. Reduzierung des Antriebs einleiten. Einschwenken in den Orbit. Roger. Reduzierung vorgenommen. Wir steigen immer noch. Jetzt sind wir über 180. Roger. Ihr seid bald da. Normaler Flugverlauf. Toi, toi, toi. Ihr müsst mal ein Stück Holz zum Dranklopfen einbauen. Sei nicht so abergläubisch. Hab kein gutes Gefühl diesmal. Raumfähre, gebt mal eure Höhe. Jetzt 300 Kilometer, stark verlangsamt. Roger. Einschwenken in den Orbit bei 340. Triebwerk abschalten. Alle Systeme klar? Triebwerk abgeschaltet. Schwenken ein. Alle Systeme voll funktionsfähig. Jetzt fangt mal mit dem Bordtagebuch an. Wird gemacht. Also Bordtagebuch eröffnen. Erster Tag. 11.05 Uhr Atlantikzeit. Orbit erreicht. Künstliche Gravitation eingeschaltet, damit wir uns abschnallen können. Endlich diese blöden Hosenträger loswerden. Körpergewicht fast normal. 11.15 Uhr Atlantikzeit. Stehen jetzt über den Azoren. Guter Blick auf Westafrika und Westeuropa. Skandinavien verschwommen. Sichtbarkeitsgrenze etwa bis Südengland, Nordfrankreich, Schweiz, Italien. Ägäis schon verschwimmend. Alles okay so. Wie ist das Wetter? Kaum bewölkt. Sonnig. Für heute Schluss mit Bordtagebuch. Bordtagebuch. Zweiter Tag. 23.20 Uhr Atlantikzeit. Stehen immer noch exakt im Orbit. Keine Bahnabweichung. Beobachtungsergebnisse vorgesehener Objekte kodiert und an Zentrale gegeben. Über dem Beobachtungsgebiet ist jetzt Nacht. Die Großstädte sind deutlich zu erkennen. Kleinere Orte wie Glühwürmchen, bloß nicht so beweglich. Verstanden. Ihr seid ja schon ziemlich fleißig gewesen da oben. Was soll man denn sonst hier oben machen? Ihr könntet ja die Venus fotografieren. Ihr kriegt dann ein Aktfoto. Was gibt's bei euch Neues? Wir glauben, die Gegenseite bereitet einen Satellitenstart vor. Oder mehrere. Vielleicht bekommt ihr da oben bald Besuch der Konkurrenz. Die sollen ruhig kommen. Sind herzlich eingeladen, wenn sie genügend Wodka mit draufbringen. Sonst noch was, Zentrale? Hallo, Bodenkontrollraum. Schlaft ihr schon? Nein, nein, aber im Augenblick haben wir ein paar Schwierigkeiten. Eine Fehlrechnung korrigieren, weil die Überwachungsmeldung ausgefallen. Sieht schlecht aus, Jungs. Ich weiß nicht, ob Rückmeldung... Hallo? Hallo, Bodenkontrollraum, meldet euch. Hey, Kontrolle. Walter, hast du da unten die Blitze gesehen? Da jetzt wieder, Westküste Italien, da in Spanien. Merkwürdiges Gewitter, darum wohl auch die Funkstörung. Hallo, Kontrolle, meldet euch. Hey, Kontrolle. Das ist kein Gewitter, Walter. Stör mich jetzt nicht. Bodenkontrolle. Hier, Raumfähre, bitte melden. Also dann, Bordtagebuch. 23.22 Uhr Atlantikzeit. Ausfall des Kontaktes mit Bodenkontrolle. Beobachten eine Reihe extremer elektrischer Entladungen über europäischem Kontinent und Westafrika. Mein Gott. Was ist denn mit dir los, Albert? Mein Gott, Walter, siehst du es denn nicht? Zum Teufel mit mein Gott. Was ist denn, Albert? Die Lichtpünktchen. Alle weg, Walter. Alle hellen Punkte dunkel. Wo Städte sind? Ja, da unten muss es jetzt stockfinster sein. Stell dir mal das Verkehrschaos vor. Und in den stecken gebliebenen Aufzügen die Leute. Und wir sitzen hier oben. Glaubst du wirklich, Walter, dass in allen europäischen und afrikanischen Städten zur gleichen Zeit die Sicherungen durchbrennen? Ach, hör schon auf, Albert. Achtung, Kontrolle. Hier, Raumfähre. Meldet euch. Meldet euch doch endlich, ihr Scheißer, ihr Bodenkontrollscheißer. Geht besser auf Empfang. Spar die Sendeenergie. Wer weiß, wie nötig wir die noch brauchen werden. Ich habe schon immer geahnt, dass du so ein richtiger Optimist bist, Albert. Ich habe was geahnt, Walter. Ich habe dir schon gleich gesagt, dass wir das Kontrollzentrum verließen. Hier ist was nicht in Ordnung. Quatsch. Es war so eine komische, nervöse Spannung unter den Leuten. Quatsch. Die hatten vielleicht schon Informationen. Quatsch. Wir haben eine ganz normale Funkstörung. In ein paar Stunden ist die Verbindung wiederhergestellt. Mannschaft an Bord, Tagebuch. Alle Systeme funktionieren einwandfrei. Für jetzt Schluss mit Bordtagebuch. Achtung, Bordtagebuch. Heute ist der vierte Tag im Orbit, 9 Uhr Atlantikzeit. Haben noch immer keinen Kontakt zum Bodenkontrollzentrum, auch zu keiner anderen Bodenstation. Absolute Funkstille. Da unser System funktioniert, müssen wir die Ursache für den fehlenden Funkkontakt anderswo vermuten. Anderswo, dass ich nicht lache. Sprich die Ursache endlich aus, du Narr, du Walter Narr. Das ist deine Hypothese, Albert, reine Spekulation. Dir fehlt der Mut zur Wahrheit, mein Lieber. Sieh hinunter und du schaust dir ins Auge. Die müssen uns doch für verrückt halten, wenn sie nach der Rückkehr unsere Fantastereien abhören. Besonders dein Gekakel, Albert. Gib mal das Mikrofon. Hallo, liebes Bordtagebuch, hier spricht dein guter Freund Albert. Der letzte und einzige Albert, den es in der Galaxis noch gibt. Gib doch bloß nicht so an. Die Galaxis besteht aus Milliarden Welten. Das ist die Garantie für mehr als nur einen einzigen Albert. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Grau wie deine Haare vermutlich werden, wenn du endlich aufhörst, dich selbst zu belügen. Schwarzseher. Ja, ist ja auch alles schwarz da unten. Richte dich auf einen netten, ruhigen Lebensabend hier oben ein, mein Junge. Aber ohne Radio und Fernsehen. Nun schweigen alle Wälder. Kapito? Aber das hieß ja... Das heißt ja... Genau, das heißt es. Als du geschlafen hast, habe ich das Band zurückgespult und mir die letzten Worte von unten nochmal angehört. Pass auf, du wirst es gleich verstehen. Nein, aber im Augenblick haben ein paar Schwierigkeiten. Fehlrechnung korrigieren, weil die Überwachungsmeldung ausgefallen. Sieht schlecht aus, Jungs. Ich weiß nicht, ob Rückmeldung überhaupt nochmal erfolgen kann. So hätte wohl der ganze Satz lauten müssen, bevor die Lichter ausgingen. Und wie soll es jetzt weitergehen, Albert? Was fragst du mich? Wie soll ich das wissen? Mensch, natürlich. Die Order für den Notfall. Da drüben im plombierten Fach. Mach doch mal auf. Hier, mein Lieber. Ein Briefchen. Vielleicht bloß eine unbezahlte Rechnung. Oder eine Einladung zu einem Volkshochschulkursus mit dem Thema, was Gott uns heute zu sagen hat. Nicht so zynisch, Albert. Es gibt bestimmt eine Lösung für unser Problem. Oh ja, sogar eine endgültige. Na, lies schon vor. Aha. Falls während der Mission Ereignisse eintreten sollten, die es unmöglich machen, wieder mit der Erde in Verbindung zu treten, sodass eine globale Katastrophe als wahrscheinlich anzunehmen ist? Na, was habe ich gesagt? Eine unbezahlte Rechnung. Halt den Mund. Lautet die Anweisung wie folgt. Hinter der versiegelten Klappe B, da drüben, befindet sich ein chirurgisches Notbesteck sowie eine genaue Anleitung zur Operation. Was denn? Sollen wir uns als Beschäftigungstherapie gegenseitig die Blinddarme rausnehmen? Sowie ein künstliches uterines System. dass, sobald es einem der beiden Astronauten implantiert ist, eine normale Befruchtung ermöglicht. Bitte die Eileiter mit besonderer Sorgfalt zu behandeln, da nur ein Duplikat in einer Vakuumpackung vorhanden ist. Auf höchste Sterilität bei der Operation achten. Ausrufezeichen. Der erste Befruchtungsvorgang kann erst 20 Tage nach der Implantation vorgenommen werden. Das uterine System besitzt ein Beschleunigungsprogramm, sodass nicht mit einer 9-monatigen, sondern nur einer 6-monatigen Schwangerschaft zu rechnen ist. Es gehört zur Aufgabe der Astronauten, den Fortbestand der Menschheit zu gewährleisten. Nach circa 12 Monaten kann eine handgesteuerte Rückkehr zur Erde erwogen werden, da nach diesem Zeitraum die harte Strahlung sich so weit reduziert haben sollte, dass mit Ausfällen nicht mehr zu rechnen ist. Das war's. Das hört sich nach Geschlechtsumwandlung an. Normale Befruchtung? Was stellen die sich denn unter normaler Befruchtung vor, diese Schweine? Na was wohl. Ich werde es dir gleich erklären. Schalt das Bordtagebuch ab. Bordtagebuch. Heute bin ich dran. 8. Tag seit Start. 8.15 Uhr Atlantikzeit. Die Ausführung der Notfallorder schafft unerwartet Komplikationen. Bisher hat jeder der beiden Astronauten sich dem Freiwilligkeitsprinzip verweigert. Herrgott, wie du redest, Albert. So geschwollen und so geziert wie eine Tunte. Ja, genau so. Warum warst du eigentlich nie verheiratet, Albert? Mein Junge, du bist psychisch prädestiniert. Das wird mir jetzt klar. Idiot! Ich war nicht verheiratet, weil ich ein richtiger Hengst bin. Jawohl, nicht zu zügeln. Du hättest mich mal an den Wochenenden sehen müssen, wenn ich... Bordtagebuch. Immer noch 8. Tag. Innerhalb der Raumfähre sind Versuche im Gange, mich als stark femininen Typ zu diffamieren. Ich gebe hiermit zu Protokoll, abartige Neigungen sind mir fremd. Ich stamme nicht aus Sodom. Wie gewisse andere Leute. Sodom, Gomorra, alles alte Geschichten. Du, das fing schon mal mit einem chirurgischen Eingriff an, Rippe und so. Aber nichts ist belegt, nichts bewiesen, nichts wissenschaftlich nachweisbar. Also lass mich damit in Ruhe. Ende. Bordtagebuch, 10. Tag. 0.01 Uhr Atlantikzeit. Albert schläft. Habe in dem kleinen schwarzen Buch geblättert, in dem er dauernd schmökert. Hier die Stelle. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm seine Rippen eine und schloss die Stätte mit Fleisch. Wenn das kein Fingerzeig ist. Sowas kann nicht Zufall sein. Er wird es noch bereuen, dass er dieses komische Buch an Bord geschmuggelt hat. Denn zur Ausstattung gehört es nicht. Ich habe die Checkliste überprüft. Eine maßlose Dummheit, Albert. Aber du kannst nicht ahnen, wie ich das meine. Darum vertraue ich es dem Bordtagebuch an. Es entlastet mich von der persönlichen Verantwortung. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grade. Ich darf mich eines Tages auf jenes höhere Wesen berufen, bester Albert, dessen literarisches Werk du jeden Tag so eifrig studierst. Du kannst das Tonband so oft zurückspulen, wie du willst. Es geht doch alles seinen Gang. Zuerst hielt ich mich für schlecht, böse, verderbt. Jetzt bin ich froh. Ende. Bordtagebuch. Obschon ohne Aussicht, dass noch irgendjemand jemals meine, Alberts, Mitteilungen zu würdigen wissen dürfte, will ich dennoch... vielleicht für eine fremde, extraterrestrische Intelligenz mich dem Bordtagebuch-Tonband anvertrauen. Ich will mich nicht über meinen Mitastronauten beklagen. Aber ich kann nicht umhin, seine Auslassungen, die ich während seines Schlafes kontrolliert habe, verdächtig zu finden. Etwas geht in ihm vor. Ich glaube, er verliert langsam die Kontrolle über sein Bewusstsein. Sollte das bereits ein Symptom der befürchteten Raumkrankheit sein? Eine Folge unserer hoffnungslosen Situation? Was er immer nur von meiner Lektüre faselt. Das ist das einzige Buch an Bord. Ich habe es eingesteckt, weil es im Schlafraum des Bodenkontrollzentrums auf dem Nachttisch lag. Es hätte genauso gut irgendein Roman sein können. Wenn ich drin blättere, merke ich manchmal, ohne den Kopf zu heben, wie er mich mustert. Und wenn ich dann aufsehe, wendet er sofort den Blick ab. Dabei sehe ich deutlich ein undefinierbares Grinsen. Er wird mir von Tag zu Tag fremder. Jetzt liegt er schnarchend auf dem Bett, nur mit seinem Unterhemd bekleidet. Ein unästhetischer Anblick. Und ich weiß nicht, ob er das nicht absichtlich macht, um mich zu testen. Vielleicht glaubt er, er kann mich auf diese Weise motivieren, ihm Avancen zu machen. Oder er will mich so beeinflussen, dass er mir sowas wie eine weibliche Komponente unterstellen kann. Aber er irrt sich. Unser Streit führt zu nichts. Keiner von uns beiden ist von seiner Position als hundertprozentiger Mann abgewichen. Dabei will er mich zur Schnecke machen. Jawohl, zur Schnecke. Jetzt erst ist mir der wahre Sinn dieser Redewendung aufgegangen. Schnecken sind ja zwiegeschlechtlich. Und wer bei ihnen welche Rolle spielt, entscheidet sich erst kurz vor der Kopulation. Aber ich lasse mich nicht zur Schnecke machen. Ich falle auf seine unsauberen Tricks nicht rein. Vom Baum dieser Erkenntnis esse ich keine Früchte. Die sind mir zu unbekömmlich. Die bleiben einem im Halse stecken. Ende. Für Sporttagebuch. Walter spricht. 11. Tag, 14.30 Uhr Atlantikzeit. Ich bin empört und zugleich tief enttäuscht und verletzt, mir nachzusagen, ich täusche den unschuldigen Anblick eines Schlafenden nur vor, um auf diese Weise meinen Mitreisenden zu unnatürlichen Handlungen zu verlocken. Seit frühester Jugend schlafe ich ohne Hose, wegen der Gesundheit. Das ist ganz natürlich und durch keine perverse Absicht veranlasst. Pervers ist vielmehr die Unterstellung solch einer Motivation. Ich war immer ein normaler Mann. Meine Vorstellungen bewegten sich stets im Rahmen der Normalität. Ava Gardner war mein Traum, Rita Hayworth und so weiter. Diese Sirenen mit den exzessiven Rundungen an den entsprechenden Stellen. Trotzdem, der Hauptfigur von Alberts Buch sei Dank, dass mein Kabinennachbar eine derart schwerwiegende Diffamierung gegen mich losgelassen hat. Das macht mir mein Vorhaben leichter. Das beruhigt mein Gewissen. Ich glaube, man muss jemanden erst hassen lernen, um falsche Rücksichten fallen lassen zu können. Ein Mensch, der die Heiligkeit des Schlafes, die Unschuld des friedlich Schlummernden verbal dermaßen besudelt, mit dem erübrigt sich jede Diskussion. Diese Gemeinheit war wohl notwendig, um einen Entschluss zu festigen. Bordtagebuch. Hier spricht Albert am 12. Tag. 21.40 Uhr. Walter schläft schon wieder. Oder er tut zumindest so. Ich bin ernsthaft besorgt über die obskuren Auslassungen. Da scheint sich eine Hysterie zu entwickeln. Eindeutig das Kennzeichen eines Mangels an maskulinen Hormonen. Hüte dich vor dem Weibe, habe ich gerade in meinem kleinen Buch gelesen. Also heißt es für mich, doppelt wachsam sein. Und alle weiteren Beleidigungen gelassen hinnehmen. Ich bin mir meiner Person und meines Geschlechtes viel zu sicher, als dass mich dieses Gebellfall erreichen könnte. Im Übrigen sprechen wir schon seit Tagen nicht mehr direkt miteinander. Falls dieser Umstand jemand in der Galaxis überhaupt noch interessieren sollte. Bordtagebuch. 13. Tag. 1 Uhr Atlantikzeit. Albert schläft. Das beweist, dass er seine letzte Chance verspielt hat. Meine Andeutungen und halben Erklärungen waren deutlich genug. Albert hätte sie nur zu entschlüsseln brauchen, um seinem Schicksal zu entgehen. Habe ich nicht laut und deutlich gesagt, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er nahm seine Rippen eine und schloss die Stätte mit Fleisch? Jeder Narr, jeder Idiot hätte diese Ankündigung verstehen müssen. Statt den Inhalt meiner Absicht, meines ausdrücklichen Entschlusses zu erforschen, hat Albert immer wieder nur seine Kränkungen und scheinanalytischen Verdächtigungen wiederholt, bis er damit meine letzten Hemmungen abgebaut hat. Wie süß und selig er schläft. Kein Wunder, nachdem ich ihm die vorbereitete Dosis des Betäubungsmittels in seinen Kaffee gemischt habe. Nicht mal das hat er gemerkt. Mit der Injektionsspritze habe ich ihm vor 10 Minuten den Rest verpasst. Danach habe ich das chirurgische Notbesteck Stück für Stück zurechtgelegt und die Gebrauchsanweisung gründlich studiert. Das technische Prinzip ist simpel. Dann habe ich die Hände gewaschen und den künstlichen Uterus ausgepackt. Ein Ding aus Plastik und Aluminium, ausgerechnet in Blau gefärbt. Die Eileiter packe ich später aus. Denn damit wird's knifflig, das sehe ich schon voraus. Aber jetzt will ich nicht länger warten. Ans Werk. Immer noch 13. Tag. 3.16 Uhr Atlantikzeit. Geschafft. Ich sehe wahrscheinlich aus wie ein Schlechter. Zuerst Probleme mit den Arterienklemmen, an Bord aber ausreichend Blutplasma. Wo lasse ich die übrig gebliebenen Teile? Ich werde sie durch die Vakuumschleuse ins All verschwinden lassen. Und schloss die Stätte mit Fleisch. Ja, das ist entsprechend der vorliegenden Instruktion vollzogen worden. Ich bin ein bisschen sehr erschöpft und überarbeitet. Trotzdem, die Narkose muss aufrechterhalten bleiben. Bordtagebuch. Hier Wolter. Noch der 13. 5 Uhr Atlantikzeit. Albert ist immer noch betäubt. Bisschen Bammel vor seinem Aufwachen. Aus Gründen meiner eigenen Sicherheit habe ich auch das chirurgische Besteck durch die Vakuumschleuse nach draußen expediert. Sah es unvermittelt wie grelle Funken aufleuchten, als es aus dem Schatten der Raumfähre ins Sonnenlicht kam. Eigentlich spüre ich nicht die Befriedigung, die einer gelungenen Arbeit folgen müsste. Gut, die Nähte sind wahrscheinlich nicht ganz exakt, die Stiche zu unregelmäßig. Darin zeigt sich der fehlende Handarbeitsunterricht. Das entschuldigt mich wohl. Andererseits, einer von uns beiden musste es tun. Wenn ich nicht vor ihm die Initiative ergriffen hätte, dann wäre ich es, der dort auf dem Bett liegt. Die Überwindung dazu hat mich viel Kraft gekostet. Ich hätte es wirklich nicht geschafft. Das gebe ich hier für alle Zukunft zu Protokoll. Wenn Albert mich nicht so mies behandelt hätte, dieser Kerl, dieser ehemalige Kerl. Wenn er mich nicht dauernd, wenn er nicht immer zugesagt hätte. Also ich hätte nie die Waghalsigkeit und die Energie aufgebracht. Und natürlich das schwarze Büchlein. Dieser Satz vom tiefen Schlaf, der Rippe und der Stätte, die mit Fleisch verschlossen wird. Das ist mir doch ein Befehl, als spräche eine Stimme pausenlos zu mir. Du musst es tun, Walter. In deiner Hand liegt die Zukunft des Menschengeschlechts. Ja, ich habe den Ruf vernommen, laut und deutlich, wie aus einem inneren Lautsprecher. Meine Zweifel sind mit den Instrumenten durch die Vakuumschleuse verschwunden und haben sich verflüchtigt. Ich habe gehandelt wie ein Schöpfer. Wie ein... Nein. Ich spreche das Wort nicht aus. Niemals. Bordtagebuch. 52. Tag nach dem Start. 39. Tag nach dem geglückten Eingriff. Ich möchte diese Operation für alle Zeiten Operation Morgendämmerung nennen, weil am Horizont unseres Unterganges neue Hoffnung aufscheint. Schon jetzt richten sich meine Worte nicht mehr in die eisige Leere des Universums, woher kein Echo zu erwarten ist. Nein, ich kann mich mit neuem Mut an meine baldigen Nachfahren richten. Blödsinn und Unfug. Solchen Schwachsinn kann nur ein Mann von sich geben. Wo hast du dir bloß diese Phrasen angelesen? Im Übrigen empfehle ich dir dringend, dich endlich wieder zu rasieren. Neben dir wirkt ein Stachelschwein gepflegt. Hör mal, Albertine, ich dachte... Ich dachte. Die Ergebnisse deines Denkens habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Du dachtest, also bist du. Blöd bist du. Wo andere ein IQ haben, hast du eine Vakuumschleuse. Hier rein, da raus und mittendrin nichts. Ich habe nur eine Anweisung Folge geleistet. Das war wie ein Ruf, verstehst du, wie ein Ruf. Ich war nur das Instrument eines höheren Willens, der die Verantwortung trägt. Die Menschheit soll nicht aussterben. Nur ihr sündiger Teil ist in den Fluten untergegangen. Du bist zynisch. Instrument eines höheren Willens. Und damit hat man schon in der Steinzeit jedes Verbrechen entschuldigt. Putz dir mal lieber die Zähne. Wieso? Erwarten wir vielleicht Besuch? Dein sogenannter Humor hat mich schon immer angewidert. Billig und primitiv. Aber wirksam. In meiner Einheit bei der Luftwaffe habe ich früher das ganze Casino unterhalten und zum Lachen gebracht. Lachen ist nämlich gesund, meine Gute. Du bist zu sauertöpfisch, zu negativ, zu verneinend. Man kann auch alles von einer positiven Warte her sehen. Zum Beispiel, dass wir jetzt ein richtiges Pärchen sind. Und dazu moderne, aufgeklärte Menschen, die sich ihrer Bedürfnisse nicht schämen, noch auf Nachbarn Rücksicht nehmen müssen. Wir haben ein Maß an Freiheit, nachdem sich Romeo und Julia die Finger geleckt hätten. Die Finger geleckt? Ekelhaft. Und dieser Vergleich? Hältst du dich vielleicht für einen Romeo? Wechsle erst mal dein Trikot, das steht ja schon von allein. Nicht nur das Trikot, meine Liebe. Ich warne dich, Walter. Hüte dich vor der Unzucht. Sie ist nicht nur verwerflich, sondern auch sträflich. Keineswegs, meine gute Albertine. Es gibt nämlich keinen Sittenkodex mehr. Wir beide leben in einer, wenn auch etwas beengten, Anarchie. Ohne Gesetz, ohne Justiz, ohne Polizei. Ich rede vom inneren Gesetz, von der Strafe der Gewissensnot, von der Reue, der keine Vergebung folgt. Nimm deine schmierigen Finger da weg. Du verkennst, dass ich dich überhaupt erst geschaffen habe. Du bist somit mein Geschöpf. Und du bist krank. Ja, du bist eindeutig krank. Das ist die Raumkrankheit. Ich warte seit langem darauf, dass sie bei uns ausbricht. Du brauchst sofort ein Medikament. Du hast mir längst etwas eingeflößt, meine Liebe. Ich dir eingeflößt? Leidenschaft. Das Feuer der Leidenschaft. Die ewige Flamme zwischen den Geschlechtern. Du hast sie in der Endlosigkeit des Weltraums in mir entzündet. Eine Fackel der Hoffnung auf neues Leben. Ich schalte jetzt das Bordtagebuch ab, Walter. Selbst ein Marsianer, wenn es welche gäbe, müsste, falls er jemals deine Worte hören würde, allein dafür die Menschheit verachten. Es sind genau die Worte, durch die die Menschheit zur Menschheit geworden ist, Schätzchen. Guten Morgen, mein liebes Bordtagebuch. Hier spricht wieder dein Walter. Es ist 9 Uhr und die Sonne scheint. Ein strahlender Tag bricht an. Meine lieben Nachkommen, euer Vorfahre hier, ich, der Walter, will euch nun wieder etwas vom Raumflug und seinen Folgen erzählen und wie der Mensch den Tod überwand. Bitte, Walter, tu mir einen Gefallen. Hör mit diesem blödsinnigen Kinderfunk auf. Wieso denn? Ich habe mir immer Kinder gewünscht. Meine Ehe war leider ein Reinfall in jeder Hinsicht. Habe ich dir das schon mal erzählt? 1000 Mal, Walter, ich weiß es auswendig. Sie hat dich verlassen des Geldes wegen, des fehlenden Geldes wegen. Das kann uns beiden nicht passieren, Albertine, mein Herz. Wir bleiben zusammen bis in alle Ewigkeit. Oder bis er uns scheidet, du weißt schon, wie ich meine, den sogenannten Gevatter. Du bist ja ziemlich optimistisch, was die Zukunft angeht. Bin ich. Unter den gegebenen Umständen sind die Umstände für eine Familiengründung maximal. Wir können uns voll auf uns selber und unsere Kinder konzentrieren und ihnen die beste Ausbildung der Welt zukommen lassen. Willst du mich verscheißen oder hast du den Treibstofftank angezapft? Ich bin heute Morgen so euphorisch wie lange nicht. Ich könnte Bäume ausrupfen. Ist das Frühstück fertig? Wenn du meinst, ob die beiden Tuben mit Nährkonzentrat auf dem Tisch liegen, dann ist deine Frage zu bejahen. Ich komme. Ich eile. Albertine fürs Bordtagebuch. 81. Tag, Mitternacht, Atlantikzeit. Keine besonderen Vorkommnisse. Eigentlich gar keine Vorkommnisse. Es hat sich trotz einer unerträglichen Vielzahl von Versuchen zur Wiederherstellung der Menschheit nichts ergeben. Da muss ein Fehler gemacht worden sein, der irreparabel ist. Aber wir haben keine Instrumente mehr für eine mögliche Korrektur. Ich werfe es Walter nicht vor, es war immerhin eine ungewöhnliche Leistung. Trotzdem, was nach meiner langen Bewusstlosigkeit damals folgte, war leichtsinnig und unüberlegt. Die Aussichtslosigkeit des ganzen Unternehmens wird immer eindeutiger. Unvorstellbar, dass das immer so weitergehen soll in dieser Kabine. 2 Schritte hin, 3 zur Seite, einmal umdrehen und zurück. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich in der letzten Zeit des Öfteren vor der Schleuse nach draußen stand und die Hebel anstarrte. 2 Handgriffe und man hat es hinter sich. Aber das wäre wohl Pflicht vergessen. Walter fürs Bordtagebuch. Heute ist der 100. Tag. Ein Jubiläum also. Zum Feiern ist mir nicht zumute. Wir halten durch. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Trotz aller meiner Bemühungen will sich kein Nachwuchs einstellen. Ich kann mir jedenfalls keine Schuld, kein Versagen zuschreiben. Wir stecken in einer biologischen Klemme. Möglicherweise besitzt das Implantat eine sterilisierende Wirkung. Kunststoff kann durch elektrische Aufladung infolge Reibung der genetischen Reproduktion entgegenwirken. Eine geheime Abstoßung meiner lebendigen Zellen. Anders kann ich mir den Misserfolg nicht erklären. Es sei denn, es läge ein psychosomatischer Effekt vor. Ein tief unbewusstes Widerstreben meiner Partnerin, sich zu ihrem neuen Geschlecht und der damit verbundenen urewigen Rolle zu bekennen. Dabei hatte ich so gehofft, auf etwas Kleines, Lebendiges, mit dem man sich die nächsten Jahrzehnte beschäftigen könnte. Albertine fürs Sporttagebuch. Heute ist der 100. Ich wollte doch gerade. Du hast doch gesehen, dass ich zuerst. Was reißt du dich vor? Halt den Mund und lass mich jetzt. Du Idiot, ich war vorher am Hebel und du blödes Weib, oder ich verliere dir die Fresse. Du Schweinehund, dir werde ich gleich eine aufs Maul hauen, du. Alte Hure. Zack, du Schuss, du Verblutete. Albertine fürs Sporttagebuch. Der 163. Tag. 12 Uhr Mittag, Atlantikzeit. Nichts Neues an Bord. Oder doch nur so viel, dass die Lage sich zuspitzt. Allgemeine Reizbarkeit und Nervosität, unterbrochen von Stunden absoluter Apathie. Walter steht jetzt häufig am Ende des Ganges, der in die Ausstiegsluke mündet, beide Hände auf den Hebeln und murmelt vor sich hin. Frage ich dann, was ihn beschäftigt, reagiert er nicht. Nur einmal hat er sich langsam umgedreht und mich lange angesehen und dann leise gesagt: Ich hätte dem Kind einen ganz besonderen Namen gegeben. Einen Namen aus deinem schwarzen Buch. Ich schlafe schlecht. Ich träume, dass Walter die beiden Hebel nach unten drückt. Ich schrecke auf und kann nicht mehr einschlafen. Mehrmals in der Nacht. Ich fürchte, dass es passiert, während ich schlafe. Das nimmt mir die Ruhe. Und noch etwas. Ich habe häufig das Gefühl, dass es zieht, als stünde irgendwo eine Tür einen Spalt weit offen. Die Vorstellung ist natürlich grotesk. Da kriege ich eine richtige Gänsehaut. Ich werde versuchen, eine halbe Stunde zu ruhen. Der 170. Tag, 13.40 Uhr Atlantikzeit. Die Dinge treiben ihrem Höhepunkt entgegen. Ich habe mich entschlossen, auszusteigen. Ich habe die Hebel ausprobiert. Natürlich mit der gebotenen Vorsicht, nur wenige Millimeter. Sie lassen sich ganz leicht bewegen. Albertine kann ja hier in der Kabine zurückbleiben und ihr Leben ohne mich weiterführen. Ich wende mich von meiner Schöpfung ab. Sie hat mich enttäuscht. Ich kann nicht sagen, und siehe, sie war gut. Anfangs hatte ich noch die Illusion, dass durch die Operation eine größere Nähe zwischen uns beiden entstehen würde. Aber das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, mir scheint, ich habe da in mir völlig fremdes Wesen erschaffen. Vielleicht war die Vorlage nicht entsprechend oder das Material hat nichts getaugt. Walter, was machst du? Wieso schläfst du nicht? Nichts. Nichts. Ich habe nur mal wieder das Bordtagebuch weitergeführt. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, Walter, dann sag es mir. Sag es mir, Walter, bevor du irgendwas Dummes machst. Ich bin schließlich auch noch da. Wer bist du schon? Du bist mein Produkt. Ein leider misslungenes Produkt. Tut mir leid, dass ich dir das so ins Gesicht sage. Es ist ja wirklich nicht deine Schuld. Also leg dich wieder hin. Du solltest lieber schlafen, Albertine. Lange schlafen. Du glaubst wohl, ich ahne nichts von deinen Plänen. Die Hebel da hinten sind schon ganz blank von deinen Händen. Walter, ich bitte dich, denk an mich. Denk an uns, denk an die Nachwelt. Nachwelt? Was für eine Nachwelt? Tutanchamun ist auch erst nach 3000 Jahren wieder ans Licht gekommen. Aber Tut, mausetot und völlig mumifiziert, soweit ich mich erinnere. Und was hat er davon gehabt? Nichts. Unsterblichkeit. Er hat die Unsterblichkeit gewonnen. Auch wir können unsterblich werden. Die Voraussetzung solcher Unsterblichkeit ist aber, dass man erst einmal stirbt. Dass man uns eines Tages in unserer Pyramide finden wird, irgendwo in der Galaxis. Die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung beweisen, dass es außer uns da draußen im Kosmos bewohnte und belebte Planeten geben muss. Denen erscheinen wir so wie uns die alten Ägypter. Wir legen Zeugnis ab von der menschlichen Zivilisation und Kultur. Wir beide ganz allein, Walter. Stell dir das doch einmal vor. Können wir nicht sogar beide stolz auf unser Schicksal sein? Wir beide allein repräsentieren die ganze einstige Menschheit. Solche Chance kriegt man doch nur einmal im Leben. Das muss man doch wahrnehmen. Das kann man doch nicht einfach ignorieren. Es klingt tröstlich, das gebe ich zu. Aber was ist, wenn Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung irren? Wenn außer den Menschen keine Lebewesen im All existieren? Wenn wir nun tatsächlich die Einzigen gewesen wären? Wenn keiner sonst existiert? In diesem ganzen ungeheuren und unvorstellbaren Raum nur die Erde belebt? Das wäre wohl der unwiderlegliche Beweis für das Vorhandensein Gottes. Dann wären wir in seiner Allmacht aufgehoben, Walter. Trotzdem wäre es mir lieber, ich könnte meine Gene jemandem hinterlassen. Irgendwie würde mich das beruhigen. Verdammt nochmal. Albertine fürs Bordtagebuch. Der 212. Tag. 8.05 Uhr Atlantikzeit. Tief und fest geschlafen wie schon lange nicht mehr. Von der Erde geträumt. War am Strand zwischen Hunderten, ja Tausenden von Menschen, die mich freundlich grüßten und mir, wenn es Männer waren, bewundernd nachblickten. Dieser Traum hat mich für vieles entschädigt. Beim Aufwachen hatte ich urplötzlich eine Idee, eine fantastische und doch ganz und gar schlüssige. Mich wundert, dass ich erst jetzt darauf gekommen bin. Dabei hätte es einem von uns beiden längst einfallen müssen. Aber das Einfachste und Nächstliegende übersieht man ja immer. Das muss ich sofort Walter sagen. Walter fürs Bordtagebuch. 213. Tag, 19.34 Uhr Atlantikzeit. Albertines Idee ist begeisternd. Ich habe gleich alle Systeme und Bordeinrichtungen überprüft. Alles funktioniert. Alles ist intakt wie am ersten Tag, sodass nichts unserer Rückkehr zur Erde entgegensteht. Denn das ist ihre Idee, zurück zur Erde, zu einem letzten Versuch. Hier oben ist unser Schicksal so gut wie besiegelt. Unten hätten wir eine Chance, die Albertine in den Tresoren des Raumfahrtzentrums finden will. Sie müssen doch was für den Notfall im Notfall geplant haben, meint sie. Und ich stimme dem zu. Zumindest bieten sich uns größere technische Möglichkeiten, unseren Auftrag doch noch zu erfüllen. Die Restradioaktivität auf der Erde muss ohnehin inzwischen unter die kritischen Werte gesunken sein, sodass nichts gegen eine Landung spricht. Wir werden mit Handsteuerung arbeiten. Nach einer Phase des Ausruhens beginnt in 2 Tagen der Rückflug. Zweihundertvierzehnter Tag, 14 Uhr Atlantikzeit. Ich bin schon ganz aufgeregt. Morgen geht die Heimreise los. Ich habe nur ein bisschen Angst vor den kaputten Resten auf der Erde. Aber Walter zuckt nur die Achseln. Na und? Selbst wenn alle das Zeitliche gesegnet haben sollten. Vorher, als wir noch selber unten waren, sind die Leute doch auch heimgegangen. Hunderttausende täglich. Weißt du nicht mehr die Hungersnöte überall? 40.000 Kinder Tag für Tag. Bist du deswegen vielleicht morgens eine Stunde früher aufgestanden oder hast du vielleicht darum schlechter geschlafen? Das sind doch alles bloß Zahlen, Albertine. Alles nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Solange man nicht selber zu den Zahlen zählt, ist doch alles in Ordnung, um es mal wissenschaftlich auszudrücken. Zweihundertfünfzehnter Tag. 0 Uhr 0. Alle Systeme überprüft. Checkkontrolle abgeschlossen. Gut, dann kann's ja losgehen. Anschnallen und bitte das Rauchen einstellen. Der Kapitän und seine Crew wünschen Ihnen einen guten Flug. Danke, ich bin bereit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kein sehr starker Schub, nicht wahr? Na, das wird schon reichen. Höhe? Wir verlieren Höhe. Sind bereits um 10, nein, 15 Kilometer gesunken. Wir sinken sehr schnell. Keine Sorge, Papa hat alles im Griff. Wie sieht's draußen aus? Die Erde füllt das Fenster schon ganz aus. Radar einschalten, Landebahn berechnen. Wir werden wohl eine Umkreisung machen müssen. Na, wenn schon. So lange kann ich auch noch warten. Bahnwinkel abflachen. Wir kommen zu steil runter. Ich habe nicht die Absicht, uns zur Sternschnuppe zu machen. Höhe? Unter 200. Standort? Gerade über Asien. Ob es nicht vielleicht doch noch ein paar Chinesen gibt? Ich könnte mir denken, dass welche verschont geblieben sind. Bei dieser Menge, da bleibt doch was übrig. Das ist doch gar nicht alles in Luft aufzulösen. Höhe? 150. Und sinken. Langsam abbremsen. Achtung, ich zünde. Jetzt langsam Süd-Südwest einschwenken. Landeradar einschalten. Roger, ist eingeschaltet. Steuere tiefer. Ich habe jetzt die Küstenlinie auf dem Bildschirm. Tiefer. Und langsamer. Bin schon dabei. Geschwindigkeit? Runter auf 300 Stundenkilometer. Schon Landetempo. Als wenn's du schwebst. Ganz leicht. Fahrgestell ausfahren. Achtung. Landeanflug. Sind unter 10.000 Meter. Sinken schnell. 6.000. 4.000. Jetzt 2.000 Meter. Hoffentlich ist in der Kantine die Bar unbeschädigt. Ich sehe, die Gebäude scheint alles noch zu stehen. 800 Meter, 500, 200, 80, 50. Wir setzen auf. Jetzt. Ausrollen lassen. Ausrollen lassen. Achtung, ich fahre jetzt den Bremsfallschirm aus. Wir sind genau auf der Piste gelandet. Schulbuchmäßig, möchte ich sagen. Wir sind tatsächlich runtergekommen. Mein Gott, das hätte ich nicht mehr gedacht. Naja. Wer steigt zuerst aus? Ladies first. Der Gentleman öffnet der Dame den Schlag. Oder hast du den besseren Benehm schon ganz und gar vergessen? Schnall dich ab, wir gehen zusammen. Wie sieht's draußen aus? Wie immer. Bloß ohne Menschen. Jetzt darfst du endlich die Hebel bedienen. Na, dann wollen wir mal die gute Stube durchlüften. Hier, nehmt Platz. Albert, bitte hier. Walter. Was kann ich euch anbieten? Einen Whisky? Ihr habt lange keinen mehr getrunken. Das wird euch jetzt gut tun. Man sieht es euch immer noch an, Jungs. Wie verblüfft ihr seid. Mit uns hattet ihr schon nicht mehr gerechnet, stimmt's? Ja, die Täuschung war ja auch perfekt. Dieser neue Simulator ist ein wundervolles Gerät. Aber teuer, teuer. Ihr wart die Ersten, die ihn getestet haben. Oder besser gesagt, die von ihm getestet worden sind. Ihr habt die Prüfung bestanden. Alle Achtung. Cheers. Dabei seid ihr nach negativen Kriterien ausgewählt worden. Seid mir nicht böse, Jungs. Aber wir benötigten die beiden schlechtesten Astronauten für unser kleines Experiment. In euren Akten stand der Vermerk, dass ihr niemals gemeinsam eingesetzt werden dürftet. Das gab den Ausschlag. Denn wenn ihr beide eine außerordentliche Situation meistern würdet, dann ist es für die anderen Astronauten ein Kinderspiel. Und ihr habt es geschafft, Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Keiner von uns im Kontrollzentrum, der euer Bordtagebuch zu hören bekam, hat es geglaubt. Die Wetten standen ziemlich schlecht für euch. Euer Wohl, Walter, Albert. Wie lange sollten Sie denn da drin bleiben? Oder wenn sich einer von uns was angetan hätte? Das Experiment war auf ein Jahr festgesetzt. Und was heißt antun? Im Notfall hätten wir natürlich das Unternehmen abgebrochen und euch rausgeholt. Jedenfalls brauchen wir keine weiteren Astronauten am Simulator mit Programm Tag X zu testen. Wir können zu anderen Programmen übergehen. Ach ja, ihr werdet übrigens dekoriert. Auch der Präsident will euch sehen. Er ist der Einzige außer uns natürlich, der weiß, worum es ging. Das Testprogramm unterliegt der militärischen Geheimhaltepflicht. Aber das versteht sich ja wohl von selber. Jetzt haben wir deutlich an Überlegenheit gegenüber der anderen Seite gewonnen. Ihr beide habt uns sozusagen die Fähigkeit bescheinigt, dass wir, falls es zur letzten Auseinandersetzung kommen sollte, überleben können. Durch Raumstationen im All retten wir die Menschheit. Und regenerieren Sie sogar. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, dass ich Sie unterbreche. Ja, Albert. Ich wollte nur sagen, es hat doch gar nicht geklappt. Nur der zweite Teil des Programms, Albert. Nur der zweite Teil ist noch nicht ganz zu unserer Zufriedenheit verlaufen. Die Psychologen, die euch Tag und Nacht beobachtet und analysiert haben, reden von einem psychosomatischen Rückkopplungseffekt. Sie arbeiten schon an einem Gegenmittel. Autosuggestive Rollenakzeptanz, nennen Sie das. Wir werden den subjektiven Faktor ausschalten, keine Sorge. Ach ja, ich es vergesse, Jungs. Die Raumfahrtbehörde hat beschlossen, euch beide in Pension zu schicken. Mit 90% der Dienstbezüge. Ihr seid fein raus. Ihr habt einen langen, geruhsamen Lebensabend vor euch. Falls nicht etwas Unvorhergesehenes passiert. Ach, was soll denn schon passieren? Ihr untersteht weiterhin der medizinischen Überwachung durch die Raumfahrtbehörde. Selbstverständlich bekommt ihr eine neue Identität. Schließlich müssen wir euch vor der Gegenspionage schützen. Aber wird man sich nicht wundern, wo wir abgeblieben sind? Ach, das ist doch alles bereits bestens vorbereitet. Ihr kommt von der nächsten Mission nicht zurück. Im Weltall verschollen. Heldentod. Also Jungs, lasst euch doch mal die Hand schütteln. Walter fürs Bordtagebuch. 2139. Tag seit Rückkehr, 15.15 Uhr Kaffeezeit. Im Wohnzimmer keine besonderen Vorkommnisse. Jetzt ich. Achtung, soeben Kaffee gefiltert. Kuchenstücke bereitgestellt. Erbitte in Tasse 2 Stück Zucker. Roger. Roger, werfe 2 Stück in Tasse ab. Erwarte selber Schuss Sahne. Roger, Sahne im Anflug. Achtung. Treffer. Hallo Mami, hallo Papi. Was macht ihr denn da? Hallo mein Liebling. Wir trinken Kaffee. Möchtest du ein Stück Kuchen? Und was macht ihr mit dem Apparat? Warum redet ihr so komische Sachen ins Mikrofon? Wir spielen Weltraumflug. Wir tun so, als wären wir Astronauten. Möchtest du mitspielen? Auf fein. Und wo fliegen wir hin? Das wissen wir selber noch nicht so ganz genau. Dann wollen wir zu einem Stern fliegen, der ganz und gar aus Himbeereis ist. Und da wollen wir bleiben. Für immer. Das war Countdown, ein Science-Fiction-Hörspiel von Günter Kunert. Es sprachen Christine Buchegger, Christian Brückner, Reinhard Glemnitz, Herbert Rohm und Pauline Andresen. Ton und Technik Günter Hess und Angela Berndt. Aufnahmeleitung Rainer Kositz. Regie Heiner Schmidt. Save it for a rainy day. Save it for